Transparenz für die Ohren. dickerengel.piratenpet.de/321, also 321 heute. Danke. Ah ja, und heute gibt es nur Fragen am Mikro. Ja, das wäre noch eine Sache gewesen, die ich kurz ansprechen wollte. Nichtsdestotrotz erstmal zum offiziellen Teil. Also, zunächst mal begrüße ich euch alle am 31. August um 21 Uhr sehr herzlich zur Bundesvorstandssprechstunde. Ich denke, die Aufzeichnung oder zumindest eine offizielle und später zur Verfügung gestellte Aufzeichnung läuft. Damit ist das auch erledigt. Moderation mache ich und dann gehe ich zunächst einmal dazu über, dass ich den anwesenden Bundesvorständen natürlich einen schönen Abend wünsche und euch erstmal darum bitte, uns was von der letzten Woche zu erzählen. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend zusammen. Vielleicht ein kleines Update der derzeitigen Situation. Ich sitze auf meinem Balkon, blicke in den Abendhimmel und freue mich über den unglaublich lauen Abend. Das vor allen Dingen deswegen, weil es wahrscheinlich einer der letzten Montage ist, an dem so schönes Wetter habt. Zum Wochenende, ich war am Samstag in Dresden bei der Demo, die da veranstaltet wurde für, ich glaube, Dresden Nazifrei heißt die Organisation der Veranstaltung. Und ich war anschließend noch in Radebeul bei dem Antirassismus Cup. Das ist ein Fußballturnier, bei dem verschiedenste Mannschaften antreten, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Da gab es auch eine Mannschaft der Piratenpartei, was ich ausgesprochen faszinierend finde. Und was positiv war, die haben verloren. Und als ich dann da war, haben sie es zumindest geschafft, einen Unentschieden rauszuspielen. Ich habe ihnen also offensichtlich nicht nur Unglück gebracht. Ich hatte im Vorfeld angekündigt, nach Heidenau zu fahren. Die Ankündigung, nach Heidenau zu fahren, war eine Antwort auf die Ansage der dortigen Verwaltung, sämtliche Demonstrationen in Heidenau zu verbieten. Ich halte das Recht auf Versammlungsfreiheit, das bei uns im Grundgesetz verankert ist, für elementar und sehr, sehr wichtig und wäre deswegen nach Heidenau gefahren. Im Laufe des Samstags ist dann allerdings klar geworden, dass zum einen das Demonstrationsverbot aufgehoben wurde, erst eingeschränkt und dann aufgehoben. Was aber vor allen Dingen deutlich wurde, war, dass Merkel nach Heidenau fährt, dass deren Innenminister nach Heidenau fährt. Also dass da so ein Polit-Tourismus entstanden ist. Gott und die Welt wollte in Heidenau sein und davon Berichte haben. Das hat mich so ein bisschen an die Hochwassertouristen erinnert, also die Politiker, die dann am liebsten mit Gummistiefeln auf dem Deich fotografiert werden. Und das ist etwas, was mir zuwider ist. Deswegen habe ich für mich entschieden, dass ich ein Zeichen gegen rechts genauso gut eben in Dresden oder Radebeul setzen kann und dazu nicht nach Heidenau fahren muss. Deswegen bin ich da dann nicht hingefahren und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das die richtige Entscheidung ist. Insgesamt war es ein Wochenende, das eben tatsächlich sich um genau diesen Themenkomplex gedreht hat. Ich denke, das ist wichtig. Das ist für mich insbesondere nicht als Bundesvorsitzender der Piraten wichtig, sondern als für mich als Person. Ich gehe zu solchen Veranstaltungen hin, weil ich glaube, dass die Menschen, die da in Not sind, unsere Unterstützung brauchen, und zwar grundsätzlich. Ansonsten war es das für ein Wochenende. Wenn ihr Fragen habt, da immer los. Was mir gerade noch einfällt, ist, das machen wir später. Also von daher erstmal genug davon. Gut, erstmal genug davon. Christoph, Marc, Astrid, wollt ihr noch etwas ergänzen von eurer Seite? Gut, ich habe jetzt nicht viel, ich war in Urlaub. Nichts Weltbewegendes hinzuzufügen. Ich habe nichts weiter. Gut, dann machen wir das doch kurz und knackig. So, ja, wir kommen dann zum Fragenbereich. Zunächst mal ist das Mikro leer. Ich habe jetzt wieder ein Pad, also nachdem das Pad vorher kurz weggedeletet wurde, Falls ich nochmal irgendwelche Edit Wars oder Löschungen im Pad habe, nehme ich mir einfach irgendeine gewisse Version aus dem Timeslider, die möglichst spät liegt, und werde dann nur noch mit der arbeiten. Falls wir dann fertig werden mit dieser Version, gucke ich dann nochmal, ob in der Zwischenzeit unten was zugekommen ist. Das nur so kurz als Info von meiner Seite. Falls irgendjemand noch meint, er müsste irgendwas nach oben copy-pasten oder das Pad trollen, läuft nicht. Also wird nichts bringen. So. Nachdem jetzt nach wie vor trotz Ansage und Zeitrauschen immer noch keiner am seinem Mikro ist, gucke ich doch mal kurz in das Pad. Da ist erstmal was zum Thema Humanität, Ualeng der Menschenrechte der UN. Menschenrechte sind selbstverständlich, wann gibt der Bufo ein Statement der Piratenpartei zu derzeitigen und noch verstärkt kommenden heraus? Ich bin jetzt irgendwie mit der Frage ein bisschen überfordert, was das Vorlesen angeht. Ich weiß nicht, liebe Bundesvorstände, wenn ihr das lesen könnt, könnt ihr vielleicht versuchen, was dazu zu sagen. Ich komme gerade da nicht durchgestiegen. Ja, darf ich was zu sagen? Ich habe die Frage reingestellt. Das Pad wurde innerhalb der letzten 2 Stunden mehrmals zerstört und geändert und so weiter und so fort. Kira kann da ein bisschen mehr drüber da. Ich lese die Fragen mal vor. Ich habe sie nämlich reingestellt. Ja, als erstes der Satz: Humanität und allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN sind selbstverständlich. Dazu der Link dazu. Meine erste Frage: Wann gibt der Bufo ein Statement der Piratenpartei zur derzeitig und noch verstärkt kommenden Völkerwanderung heraus? Zweitens, mein Eindruck, die EU ist weitgehend untätig bei der Problemlösung. Was tut unsere EU-Abgeordnete, um das Problem auf EU-Ebene zu lösen? Drittens, da es ein internationales Problem ist, wie ist die Meinung der PPEU und der PPI dazu? Die Probleme dazu setze ich eigentlich als bekannt voraus. Die vierte Frage: Soll es bei solchen Einzelaktionen wie zum Beispiel Nightwatch bleiben hier, OP? Der Link ist auch dazu drinne. Wie gesagt, das ist alles zerstört. Irgendwelche Chaoten waren das. Ich bitte ausführliche Antworten und auch, dass keine Antworten auf nicht anwesende UFO-Mitglieder dort verschoben werden. Ja, zumindest Seko als Bundesvorsitzender müsste über alle Fragen ausreichend Bescheid wissen. Danke für die Aufmerksamkeit. Aber sehr gerne doch. Fangen wir mal an. Der erste Punkt, ein explizites Statement vom Bufo in der Form ist nicht geplant, aber unsere Öffentlichkeitsarbeit ist am Schreiben für einen Beitrag, der tatsächlich die Situation der Flüchtlinge, die derzeit in Ungarn festsitzen, die in Ungarn sind und versuchen, mit dem Zug nach Deutschland zu kommen, aufnimmt. Außerdem soll dort der Stacheldrahtzaun, den Ungarn derzeit installiert oder installiert hat, mit aufgenommen werden. Also es wird so zumindest einen Blogbeitrag geben, der das Thema aufnimmt und damit natürlich auch unsere Sicht als Bundesvorstand ein Stück widerspiegelt. Der zweite Teil der Frage war, was unsere EU-Abgeordnete dazu tut. Da muss ich leider passen. Ich weiß nicht, ob das für Julia ein Thema ist. Wäre denkbar, aber ich habe bislang dazu zumindest von der Seite noch nichts gehört. Der dritte Punkt war die Frage nach der Operation Nightwatch. Das hat ein bisschen zu Irritationen geführt, weil die Art der Formulierungen dort bei dem einen oder anderen, der sich irritiert an mich gewandt hat, wohl die Assoziation mit sogenannten Bürgerbären oder Nachbarschaftsbären hervorgerufen hat. Und das ist etwas, was wir eigentlich so nicht wollen. Also eine Gruppierung, die das Recht in die eigene Hand nimmt, ist uns eher fremd. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, war die Intention derer, die die Seite ins Leben gerufen haben, wohl eher so eine Art Nachtwache, bei der es eben darum geht, vor vor entsprechenden Unterkünften ja, da zu sein und einfach auf die Art und Weise zu verhindern, dass nachts Anschläge verübt werden können. Wenn das entsprechend organisiert und kommuniziert wird, halte ich das für eine durchaus brauchbare und gute Idee. Da hängt es aber im Augenblick tatsächlich so ein bisschen an dem Wording. Ich glaube, damit habe ich die Fragen zumindest grob abgedeckt. Was noch Teil der Frage war, was macht die PPEU und die PPI dazu, da muss ich an die entsprechend Verantwortlichen verweisen, also nicht innerhalb des Bundesvorstands, sondern tatsächlich an das Board der PPEU bzw. PPI. Pirat 19 kann ich dir leider nicht sagen. Die sind nicht so aktiv, dass sie uns als BUFO und der Piratenpartei Deutschland irgendwie einen regelmäßigen Status-Update geben. Demzufolge kann ich dazu leider nichts sagen. Achso. Darf ich noch mal nachfragen? Ja, du hast die erste Frage ganz gekonnt umspielt, Segor. Und zwar, mir geht's bei dem Statement nicht darum, was in Heidenau und so weiter passiert ist, dass das alles verabscheuungswürdig ist, ist ja alles klar. Nein, es steht ja, das ist nicht bloß meine Meinung, das ist international so, es steht ja praktisch eine Völkerwanderung an dort, ja, dieses Jahr, die Zahl wird laufend erhöht, letzte Summe, die ich kannte, 800.000, die zweite Sache, was kommt nächstes Jahr, das geht ja weiter, die Prognosen sind da ja sehr hoch und die nächste Frage ist die, Deutschland kann nicht alle allein aufnehmen, in der EU wird nichts gemacht, ja, das ganze Problem, das hast du ein bisschen runtergespielt und verniedlicht und wir sollten da irgendwie eine Stellungnahme oder einen Standpunkt dazu haben, wie wir die Sache dort sehen. Deine Antwort hat mich nicht befriedigt. Gut, ich gehe mal davon aus, dass es kein Versuch war, hier einen Angriff zu fahren, wenn du mir sagst, dass meine Stellungnahme das Thema verniedlicht, weil das ist es absolut nicht. Ich sehe in der Tat das Problem auch, dass wir hier eine ganze Reihe von Kleinstaaten haben, die versuchen, sich gegenseitig die Verantwortung für die Aufnahme der Menschen in Not zuzuschieben. Wir sehen das beispielsweise an solchen Konstrukten wie der sicheren Drittstaatenregelung, nach der Asylanträge immer in dem Land gestellt werden müssen, dass man als erstes betritt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und ähnliche Dinge. Also da machen unsere Regierungen alle kein besonders gutes Bild. Und ich würde mir wünschen, dass sich da ein Paradigmenwechsel vollzieht. Ich bin mir im Augenblick nicht sicher, wie weit das, was Merkel gerade als Kehrtwende hingelegt hat, tatsächlich geht. Aber wenn ich die Meldungen so richtig interpretiert habe, ist es zumindest so, dass sie hergegangen ist und gesagt hat, wir müssen uns um das Thema kümmern und können es nicht weiter ignorieren. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass wir gerade in Deutschland gut daran sind, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, eben Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen die Unterstützung bieten und gewähren, die sie brauchen und die wir leisten können. Und wir sind da noch weit davon entfernt von den Grenzen unserer Kapazitäten und unserer Möglichkeiten. Also da würde ich mir wünschen, dass unsere Regierung tatsächlich deutlich mehr tut, um Menschen aufzunehmen und denen auch eben Unterstützung zukommen lässt. Gut. Der dann. Nächste. Ja, langsam, gemach. Wir haben ja Moderation und so. Ich wollte nur mal nicht zu sehr hetzen. Genau. Der nächste ist der Stefan Ochsenfurt. Bevor du kurz redest, von mir eine Info. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf Edit Wars. Ich bin nämlich eigentlich immer noch im Urlaub. Deswegen nochmal zur Info. Ich habe es gerade auch schon gepostet. Version 1453 ist die ich jetzt nehme. Die hat mir das Piratenpad gerade als letzte signifikante vorgeschlagen. Die ist auch relativ lesbar. Ist dann halt jetzt so. Stefan. Ja, eine Frage jetzt eigentlich an Pirat 19 und auch peripher definitiv auch an den Rest der Zuhörer, beziehungsweise Kommentar, also was aber auch als Frage eben nebenher geht, ist, dass ich habe da für den 1. September, da für den Weltfriedenstag, der ja also Antikriegstag, Weltfriedenstag auch bekannt ist, da wollte ich eigentlich was schreiben und da damit auch gleich meine Antwort auf die Bundes-PR, da wollte ich ja noch, war ich eigentlich noch was schuldig. Es hat sich da nämlich keiner gemeldet darauf, da was mitzumachen. Ich habe halt jetzt, ich weiß nicht, ob genau, ob es mein Fehler ist oder ob das eigentlich recht schlecht bestellt ist um die AG und insgesamt. Da hat ins Piratenforum gesetzt, so dass ich einen Artikel schreiben wollte. Hatte meine Mutter nervt. Einen Artikel gerade schreiben wollte zu diesem Antikriegstag und da hätte man, glaube ich, ganz. Ja! Entschuldigung. Ja. Also ganz gut wäre das eigentlich das zum Unterbringen, ja, also auch für Pirat 19, denke ich, um so eine Problematik mit der Flüchtlings, mit dem Dilemma hier und so weiter, dass man das da vielleicht auch mit einbringen könnte und hat sich aber keiner gemeldet, leider Gottes. Das fand ich eigentlich ganz schade und ja, also gerade an den Pirat 19, wenn er nochmal hochkommen will, wieso wird sowas nicht genutzt, so. Also letzte Woche in der Bundeswehr war ja das Thema auch und da hätte man doch was schreiben können, auf der Webseite veröffentlichen können, sowas, ein Blogbeitrag, ja, also ich sehe jetzt nicht viel Sinn, dass man das jetzt auf dem Bufo oder dass man durch Secord ein bisschen jetzt guckt, was für eine Einstellung und was du dazu zu sagen hast, aber man hätte eigentlich selbst was machen können dazu. Also es war so, dass tatsächlich in der Redaktionskonferenz letzten Montag ja das Angebot von dir kam, was dazu zu schreiben. Was vielleicht gut gewesen wäre, aber was immer noch machbar ist, ist, wenn du ein Head aufmachst, eine Rohfassung von dem Text mal verfasst und entweder an mich oder an Olaf oder an die Redaktion schickst und das einfach mal so als Vorschlag, als Eingabe hast, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, da dann noch was draus zu machen. Aber dann funktioniert das. Also das kannst du, das sollte funktionieren. Jo. Guti, so, ich habe hier gerade mal kurz gesagt, ich habe hier noch, Entschuldigung, hier bei der Spur, so hier, genau, Safe Revision 14, ich habe den Link auch gerade noch mal gepostet, damit arbeite ich jetzt. Gut, aber erstmal muss ich das ja zum Glück nicht, denn der Christoph Grüner ist am Mikro. Ja, genau, nochmal zum Thema vom Vorvorredner. Könnte sich der Bufo oder einzelne Mitglieder daraus dazu durchringen, eine Aussage zu befürworten, die so in Richtung geht, wir brauchen eine europäische Einwanderungs- und Asylpolitik, dass es nicht mehr von den Nationalstaaten geregelt wird, die so nach Gutsherrenart aufnehmen, wen sie lustig sind, sondern dass es EU-weit geregelt wird, dass die Leute nicht einen Asylantrag in Deutschland, in Österreich, in Ungarn und wo auch immer stellen müssen, sondern sie stellen ihn bei der EU und bekommen dann von der EU Asyl, bekommen Aufenthaltsgenehmigungen, Arbeitsgenehmigungen in der EU und nicht in irgendeinem Nationalstaat oder Bundesland. Wäre ich sofort dafür. Schon allein, wenn ich mir überlege, dass es bei uns immer noch eine sogenannte Residenzpflicht, zumindest in einigen Bundesländern gibt, die den Flüchtlingen vorschreibt, dass sie da zu bleiben haben, wo sie untergebracht wurden, also nicht mal irgendwie den Landkreis verlassen dürfen. Und wenn sie es doch tun, haben sie automatisch ein Strafverfahren am Hals und damit ihren Asylantrag gefährdet oder verwirkt. Das zeigt, dass da einiges im Argen ist. Und das auf europäischer Ebene einheitlich zu regeln und auch dafür zu sorgen, dass es, wie du gerade gesagt hast, einen europäischen Asylantrag gibt, der dann eben tatsächlich dem Asylgewährten die Möglichkeit gibt, da auch irgendwo in Europa zu leben. Das wäre sicherlich ein Traum. Nur, wenn ich mir anschaue, dass die Antwort der Europäischen Union auf die Flüchtlingskatastrophe oder auf die Situation der Flüchtlinge in Afrika jetzt nicht humanitäre Hilfe, sondern Frontex ist, bin ich mir nicht sicher, ob unsere derzeitige EU da der richtige Ansprechpartner ist, um da irgendeine Regelung zu finden, die man am Ende als human bezeichnen könnte. Ansonsten bin ich ganz bei dir. Das sollte geregelt sein, einheitlich, europaweit. Aber ich fürchte, da sind im Augenblick die Falschen am Drücker. Okay, wir sind ja nicht als Piraten angetreten, weil alles so toll ist, sondern weil wir genau solche Dinge ändern wollen. Könnt ihr euch vorstellen, dazu eine PM zu machen, wo genau sowas drinsteht, dass wir in dieser Richtung Stellung beziehen zu der aktuellen Situation? Klar, kann ich mir gut vorstellen. Und wie gesagt, ein Blogbeitrag zu dem Thema ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von vorhin, in Arbeit. Das heißt, da wird diese Woche sowieso was kommen. Aber das kann man sicherlich noch ein bisschen ausbauen und auch mit einer prägnanten Forderung als PM verschicken. Fände ich klasse, danke. Gut, ich sehe jetzt niemanden am Saalmikro. Ich mache jetzt mal was Ungewöhnliches. Ich habe nämlich auch tatsächlich mal eine eigene Frage, die ich an dieser Stelle gerne mal stellen würde. Also geht davon aus, dass ich mich nach Christoph ans Mikro gestellt hätte. Und zwar geht es mir auch um das Thema Flüchtlingsthematik. Ich habe mir jetzt in letzter Zeit mal ein bisschen Gedanken gemacht über die Frage, ja, was tun wir denn jetzt, besonders im Bereich, also nicht nur Flüchtlingshilfe, sondern dass ich Flüchtlingsschutz, also Schutz von Flüchtlingen vor besorgten Bürgern, Rechtsextremisten, Gewalttätigen etc. Und die Dinge, die von Politikern und Machthabern standardmäßig da gerne gefordert werden, wie mehr Überwachungsmaßnahmen oder Terrorkarteien oder was auch immer, sind jetzt nicht Sachen, die man als Pirat sinnvollerweise fordern kann und auch sollte. Und dann habe ich nachgedacht und ich frage mich, also das wäre jetzt auch die Frage, ist die Forderung nach mehr Personal bei der Polizei eigentlich eine Forderung, die man als Pirat bedenkenlos und auch sinnvollerweise erheben kann? Wenn du mutig bist, schon. Also weil, ja, also das Ding ist halt, es ist halt trotzdem auch wieder eine Sache von Machtkonzentration, von Machtansammlung, von, also es ist kein Polizeistaat selbstredend, aber das ist halt ein gewisses Gegenargument, das man halt dann vielleicht mal da hören könnte. Deswegen frage ich mich, ist das eine Sache, die sich quasi irgendwie aus dem Programm herleitet, oder ist das eine Sache, die, wo man sagen kann, widerspricht irgendwo unseren Grundsätzen von wegen Freiheitlichkeit und so? Nein, ich glaube, dass wir sehr deutlich gemacht haben, dass beispielsweise, wie war das, das Grundgesetz ist unser Betriebssystem oder so ähnlich, gab es mal ein Statement von den Piraten. Also Rechtsstaatlichkeit ist schon etwas, was wir hochhalten. Und Rechtsstaatlichkeit funktioniert nur, indem man als Bürger das Gewaltmonopol eben an den Staat abtritt. Und ich wünsche mir definitiv, dass unser Rechtsstaat auch in der Lage ist, das Recht durchzusetzen. Und wenn ich zusehe, dass bei dem aktuellen Beispiel zu bleiben, in Heidenau das Landratsamt sagt, sie können keine Demonstrationen generell mehr zulassen, weil sie nicht genug Polizeieinsatzkräfte haben, um die Sicherheit zu gewährleisten, dann ist das ein Staatsversagen an der Stelle. Das funktioniert nicht. Also wir brauchen definitiv genug Einsatzkräfte, um die Sicherheit für alle Menschen in diesem Land sicherzustellen. Und wenn irgendwo derzeit zu wenige sind, dann muss das geändert werden, und zwar ohne Wenn und Aber. Dazu kann man, glaube ich, noch anmerken, dass die Angst, ein Polizeistaat zu werden, sich natürlich nicht daran bemisst, wie viel Personal man dafür hat. Es geht ja eigentlich vor allen Dingen darum, dass in vielen, vielen Bundesländern immer weiter Personal abgebaut wird bei den Kräften. Und die so unter Stress sind, dass sie auch falsche Entscheidungen treffen. Und da ist es mit Sicherheit ganz gut, wenn man darüber mal nachdenkt. Ist damit deine Frage beantwortet, Joffrey? Ja, denke schon. Also auf jeden Fall interessanter Input, finde ich dann. Also gut, dass ich damit nicht auf einmal eine Konträrmeinung vertrete. Goody, danke dafür. Ich glaube, der nächste am Mikro war wieder der Christoph Grüner. Ah, das ist gut. Weil genau zu dem Thema wollte ich nämlich auch noch mein Senf dazugeben. Nämlich erstens, wir haben ja schon seit jeher weniger Überwachung und dafür mehr Polizei gefordert. Schon zu der Zeiten, wo es noch um Netzsperren und Kinderpornografie ging, war ja unser Argument, wir brauchen keine Netzsperren, sondern wir brauchen mehr gut ausgebildete Polizisten, die ermitteln. Wir brauchen weniger Überwachung, sondern wir brauchen mehr Polizei, die ermitteln kann, und wir brauchen eine Polizei, die vor allem handlungsfähig ist. Und gerade bei uns in Baden-Württemberg ist sie das nicht mehr. Ich habe letztens von einem Polizisten erfahren, dass man in manchen Gegenden nach 18 Uhr jedes Verbrechen begehen kann, wenn man nur innerhalb von einer Dreiviertelstunde weg ist. Weil so lange braucht die Polizei, bis sie am Einsatzort ist. Und als Lkw-Fahrer kann ich sagen, bei uns auf den Autobahnen, da herrscht Wilder Westen, weil gerade, ohne dass es jetzt in falschen Hals geht, aber weil gerade viele osteuropäische Lkw-Fahrer wissen, sie haben Narrenfreiheit, sie können tun und lassen, was sie wollen, weil eh keine Polizei ist, da ist. Und wenn, dann macht die ihnen nichts, sondern die sucht sich eher die Deutschen raus. Aber meistens ist keiner da. Ja, also ich glaube, dass es innerhalb der Piratenpartei zumindest so gefühlt 80-90% mit Zustimmung zu erwarten, wenn man die Formulierung entsprechend sauber begründet. Gut, das ist interessant. Dann schaue ich mal vielleicht, dass ich was schreibe. Gut, ich gebe weiter an Ciam Sanico. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ich bin einigermaßen zu verstehen. Ich habe gerade ein riesiges Mikro. Nicht wirklich gut, ehrlich gesagt. Also mit viel Fantasie kriegt man es hin. Na, das ist doof. Dann beschränke ich mich auf den Kommentar, dass wir die richtige Polizei brauchen und nicht eine, die bei diesem ganzen rassistischen Mob noch mitmacht. Schiebt die Fragen auf die nächste Woche. Dann hat der Bundesvorstand auch Zeit, nochmal eine Woche irgendwelche Dinge zu tun, die seit einem Monat irgendwie unterwegs sind. Okay, ich habe CC leider nicht wirklich verstanden. Das Einzige, was am Schluss relativ deutlich war, war, er verschiebt die Frage auf nächste Woche, damit wir noch Zeit haben. Wofür wir Zeit haben, weiß ich dann aber auch nicht. Ich glaube, Zeit haben Dinge zu tun. Ja, er meinte vor allen Dingen die Sache mit den richtigen Polizisten, da ja schon einiges bekannt geworden ist, dass in Kreisen der Polizei ja auch, ich sag mal, die Ausbildung ist verbesserungswürdig. Naja, ja, das ist natürlich ein Problem. Ich habe heute einen Artikel gelesen, wo irgendwo in Brandenburg, glaube ich, ein Ort inzwischen fest in brauner Hand ist, wohl bei einem Fußballspiel irgendwie Rangeleien zwischen einer lokalen Politgröße und NDR oder, ja doch, ich glaube, oder WDR, Journalisten, und dann hat die Polizei die Journalisten vom Platz begleitet nach Rücksprache mit dem Aggressor. Also da läuft sicherlich vieles in die falsche Richtung. Aber daraus pauschal den Schluss zu ziehen, Polizei kann weg, glaube ich, ist definitiv nicht die richtige Richtung. Gut, ach, jetzt gehen wir die Leute so schnell ans Mikro. Das habe ich nicht gesehen, wer zuerst dran war. Ich nehme den Michael Ebner mal zuerst dran, weil er im Alphabet zuerst kommt. Aber zuerst wäre NerdBB dran gewesen. Ah gut, okay, dann... Ja, mach du ein RPP. Entschuldigung, kurz ins Bett schaut. Ja, ich wollte bloß nochmal aufrufen zur Besonnenheit, denn diese Meldung, die aus Brandenburg kommt und die umging aus Thüringen und so weiter und so fort, es wird so viel polarisiert. Ich vermisse eigentlich die Griechenland-Debatte, die ist völlig vom Tisch. Und deswegen Besonnenheit, was nur sicher ist bei der Flüchtlingsfrage, ist doch, wenn wir persönlich jemandem ein Quartier bieten wollen, dann können wir das machen, ansonsten starten wir wieder ein Flugzeug ohne Landebahn, wie seinerzeit die ganze Sache mit der Abrüstung von Atomkraftwerken. Also ich glaube, da würde ich gerne NerdBB zustimmen. Es ist tatsächlich so, dass wir im Augenblick so ein leichtes Bashing gegen Bundesländer wie Brandenburg oder Sachsen haben. Und ich glaube, das ist an der Stelle nicht wirklich fair. Da gibt es tatsächlich strukturelle Probleme und es gibt sicherlich auch Unterschiede zwischen verschiedenen einzelnen Bundesländern. Aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, Sachsen ist alles doof, weil die haben viele Nazis, das hilft gar nicht und sorgt nur dafür, dass man da von der falschen Stelle noch mehr Feuer legt, und da würde ich dringend davon abraten. Ein anderer Aspekt, den er angesprochen hat, den ich auch für sehr wichtig halte, ist, dass sich in der medialen Aufmerksamkeit zurzeit alles um ein Thema dreht und wie er eben so schön sagte, Griechenland und andere Dinge völlig unter den Tisch fallen. Das sollten wir nie aus den Augen lassen. Ja, gut, dann jetzt Michael. Nochmal auf die Sache mit der Polizei zurückzukommen. Ja, wir brauchen eine andere Polizei, aber das setzt zwingend voraus, dass gerade im liberalen und linken Spektrum dieser Republik immer nicht schief angesehen wird, wenn man bei der Polizei arbeitet, da nicht angepöbelt wird und so weiter. dass unsere Polizei mehrheitlich konservativ bis leider hinein weit ins Rechtsextreme ist, liegt halt auch daran, dass aus den anderen Spektren der Bevölkerung kaum jemand mehr in den Polizeidienst geht. Und das muss sich ändern, sonst wird das auf Dauer nichts werden. Dazu kann man vielleicht noch ergänzen, dass in Teilen der Polizei, und ich habe ein paar Freunde, die arbeiten da, auch teilweise blanke Angst herrscht. Also ich war jetzt in Österreich eine Woche und fand es ganz erstaunlich, dass in Wien die Polizisten nur im Hemdchen rumlaufen. Die sehen nicht aus wie Robocops, wie unsere deutschen Polizisten, die voll bewaffnet mit allem möglichen an Armgürtel rumrennen. Das ist zu viel und das ist aber ein Stück weit aus der Angst heraus geboren, zu wenig Arbeitskräfte zu haben und zu viel Arbeit leisten zu müssen und durch die Angst vor Übergriffen. Gut. Ah, der Grumpy. Gerade wollte ich ins Pad schauen. Bitteschön. Vielen Dank. Ich war jetzt nur gerade über die letzte Aussage irritiert. Ich meine, wer mich kennt, weiß, dass ich jemand bin, der sehr häufig kontrolliert wird, so wie ich aussehe. Aber eine Aussage wie, dass die Polizei nur aus einem irgendwas rechten Spektrum sich zusammensetzt. Verzeihung. Solange keine Zahlen, Daten, Fakten hier auf den Tisch kommen. Von meiner Warte aus würde ich so etwas niemals unterschreiben. Dafür haben wir selber hier in Nordrhein-Westfalen viel zu viele Polizisten als Mitglieder der Partei, die ich persönlich kenne. Und dagegen möchte ich mich ganz ehrlich hier und jetzt öffentlich verwehren. Vielen Dank. Gut, gesetzt dem Fall, es gibt dazu keine Kontrastatements, gebe ich an Piratos. Ja, ich wollte ja nur zu bedenken geben, dass es ja eine technikaffine Partei hier ist und von daher der Schrei nach mehr Polizei doch ein bisschen 80er Jahre ist. Es wird da wahrscheinlich eh darauf hinauslaufen, dass Drohnen in Zukunft die Arbeit der Polizei übernehmen und von daher müssen wir uns da gar keine Sorgen machen, dass wir irgendwann zu wenig, sag ich mal, Kontrolle auf dieser Straßen und ja in der Gegend haben. Da möchte ich direkt reingrätschen. Wir sind mit Sicherheit eine technikaffine Partei. Nur wir werden auch niemals Wahlcomputer für gut heißen, weil wir der Technik, weil wir sie kennen, auch misstrauen. Und von daher ist mir persönlich der klassische Schutzmann, den es früher gab, ja, wesentlich lieber als eine hochtechnisierte Polizei. Gut, ich würde gerne ins gleiche Horn stoßen oder wie Michael so schön gesagt hat, ergänzend hinzufügen. Wenn wir uns anschauen, dass viele Kommunen und auch beispielsweise die Bahn verstärkt auf Überwachung durch Kameras setzen und wir innerhalb der Piratenpartei uns aber einig sind, dass Kameras nicht schützen und definitiv auch niemanden irgendwie davor bewahren, Schaden zu nehmen, dann brauchen wir da eine andere Lösung. Und ja, Christoph hat recht, es ist definitiv ein deutliches Gefühl von Sicherheit, wenn man in der U-Bahn ist nachts und da sind Beamte oder Mitarbeiter des entsprechenden Betreibers, statt irgendwo eine Kamera an der Decke, von der keine Sau weiß, ob sie überhaupt an ist und wenn sie an ist, ob jemand davor sitzt oder irgendwas anderes anguckt. Also ja, das ist ein ganz anderes Gefühl. Von daher, ja. Zudem muss man noch sagen, dass gerade Kameras, ich meine, wir setzen uns schon sehr lange dafür ein, gegen Überwachungskameras, weil wir genau wissen, dass wo Datentröge sind, und das sind Kameras nun mal, da sind auch Schweine. Das heißt, man kann es nie verhindern, wenn man Kameras aufhängt, die irgendwie für ein Pseudo-Gefühl der Sicherheit sorgen sollen, dass diese Informationen nicht für irgendwas anderes gebraucht werden. Siehe CCTV in London, auf der ganzen Welt. Das ist einfach schädlich. Und klar, was das betrifft, da weniger Technik und mehr menschlicher Verstand. Ja, ich guck mal kurz, Grumpy, gibt's noch was zu sagen oder bist du einfach nur noch immer noch am Saarmikro oder schon wieder? Ich nehme mal an, das heißt, wenn nichts kommt, ist das ein Noch und damit, jetzt ist das Mikro leer und jetzt sehe ich, soweit ich das überblicke, keine Menschen, die hier Fragen stellen. Ich gucke also rüber ins Pad. Da steht es leider bei der Version 1453, ich nutze keine Zeilen dabei. Das nächste Thema wäre aber, glaube ich, dann, was sagt denn der Bufo zur aktuellen Querfront-Debatte? Mit drei Nachfragen, wenn ich es gerade richtig sehe. Ich impliziere jetzt mal, dass ich die gesagt hätte und stelle erstmal die Anfangsfrage, was sagt ihr zur aktuellen Querfrontdebatte? Nichts mehr, das Thema ist durch. Gut, dann Stefan Ochsenfurt. Und finde ich alles andere als durch, also beziehungsweise überhaupt, dass man es als Querfront betitelt, so was für mich ein bisschen abwertend klingt schon, die Querfront. Und ich bin da überhaupt nicht einverstanden mit dem, was ich da letztens rausgehört habe, mit dem, was Paki und Co. in NRW hier beschlossen haben. Also finde ich ein bisschen schwach. Ja gut, dann ist das ist die Frage damit wohl relativ schnell abgekanzelt. Oder abgehandelt vielmehr. Ich glaube, wir können an dieser Stelle dann zur nächsten Frage stehen. Kann ich noch kurz was nachfügen? Ich meine, der die Frage gestellt hat. Also würde mich interessieren, wer das reingesetzt hat. Ich habe es nur kommentiert jetzt. Also falls du eine Frage gestellt hast, ist dir sicher bei mir nicht angekommen. Ich habe dich gerade eben wirklich nur zum Viertel verstanden. Hat Stefan gerade eine Frage gestellt, beziehungsweise möchte jemand die Frage beantworten? Er wollte wissen, wer die Frage ursprünglich ins Pad geschrieben hat. Kann ich ihm aber nicht sagen. Gut. Dann kann ich also guten Gewissens zurück ins Pad gehen und gucken zur Frage, wie steht der Bundesvorstand zum Demonstrationsrecht von Rechten? Ja, das ist das Problem in der Demokratie und im Rechtsstaat. Recht gilt für alle und das wird unsere Demokratie aushalten müssen und dann auch zeigen müssen, dass die entsprechenden Idioten halt keine Mehrheit haben oder bekommen. Dass das funktioniert und dass wir sowas durchhalten können, also Pegida connect. Ich stelle mir vor, was passiert wäre, wenn irgendwelche Verwaltungsgerichte auf die Idee gekommen wären, alle Pegida-Demonstrationen zu untersagen. Ich glaube, das wäre zum ersten eine Bankrotterklärung für den Rechtsstaat gewesen und zum zweiten auch eine Katastrophe für uns alle, weil wir nur auf die Art und Weise, dass wir sie haben demonstrieren lassen, eben auch sehen konnten, dass sie keine Mehrheit haben, dass es Gegendemonstrationen gab, dass irgendwann die Gegendemonstrationen definitiv überhand genommen haben. All das hat gezeigt, dass dieses Konzept durchaus funktioniert. Und demzufolge, also Rechte gelten für alle und eine Einschränkung an der Stelle würde ich mit sehr, sehr, sehr, sehr, sehr großer Vorsicht genießen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die nächste Frage, wie der Bundesvorstand zum Demonstrationsrecht von Linken und Frauen und wem auch immer steht, das ist ein verbrieftes Recht. Und das Schönste an einer Demo der Rechtsradikalen ist, wenn auf der anderen Seite doppelt so viele Leute stehen und lachen. Darauf warte ich noch. Ja gut, dann ist die Frage damit auch abgearbeitet, auch wenn sie bei mir erst recht weiter unten steht. So, jetzt habe ich hier ein Dilemma. Jetzt habe ich hier eine Frage, bei der ich eigentlich gesagt hätte, ich ziehe sie nach ganz unten, einfach weil ich es nicht habe, wenn mir Leute in Zeile 1 was reinschreiben, um früher dran zu kommen. Hier steht sie hier ebenfalls wieder drin und zwar eigentlich vollkommen am falschen Platz, wurde ich ebenfalls wieder reingecopy-pastet. Soll ich die jetzt dran nehmen? Ich würde das in diesem Fall tatsächlich machen, weil ich sie sonst nicht mehr drin habe. Welchen Stand hast denn du? Ich habe die Version 14.53, die nächste wäre dieses Pastebin BPT14 Absprache-Dingens. Die steht halt jetzt wieder so drin, dass ich davon ausgehen muss, dass mir die irgendwer trollerweise reingecopy-pastet hat. Allerdings steht sie nirgendwo sonst mehr drin und deswegen würde ich sie tatsächlich dann dran nehmen. Dann mach. Na gut, dann nochmal. Ich hab selber keine Ahnung, worum es geht. Das ist hier. Jetzt bin ich wieder. Zeile weiß ich nicht. Wieso gab es im Vorfeld des BPT14.2 eine Absprache zwischen Seekorp BSG und Simon Lange? Kannst du die Frage nochmal stellen? Wieso gab es im Vorfeld des BPT14.2 eine Absprache zwischen Seekorp, BSG und Simon Lange mit Link zu irgendeinem Pastebin? Keine Ahnung, was da drin steht. Ich war die letzten Tage im Urlaub und nicht auf Twitter. Okay, ich habe in der Vergangenheit grundsätzlich nichts zu Ordnungsmaßnahmen gesagt und das werde ich auch weiterhin so handhaben. Es macht einfach keinen Sinn, über Ordnungsmaßnahmen öffentlich zu diskutieren. Deswegen tut mir leid, die Frage kann ich so nicht beantworten. Okay, dann gucke ich mal weiter. Da steht nochmal Humanitarismus. Also in meinem Basebin, wie gesagt, Edit Wars und so weiter. Bitte lasst den Scheiß in Zukunft, das bringt nichts. Die nächste Frage, die wir noch nicht hatten, ist dementsprechend, dann gab es inzwischen eine Bundes-PM zum Thema Heidenau. Nein, die gab es nicht. Gut, nächste Frage wäre... soweit wir sie noch nicht im Vorher schon abgedeckt haben, was sind die Positionen der Piratenpartei in der aktuellen Flüchtlingsdebatte? Ja, ich glaube, zum Teil haben wir den Punkt ja vorhin schon besprochen. Ich glaube, dass wir tatsächlich im Augenblick das Problem haben, dass viele Länder innerhalb der EU sich weigern, da auch nur im Ansatz ihren humanitären Verpflichtungen der gesamten Gesellschaft gegenüber nachzukommen. Ich stelle mir die Situation beispielsweise in den Grenzstädten zur Türkei vor, wo man inzwischen den Zustand hat, dass die Hälfte der Bevölkerung Flüchtlinge sind oder irgendwelche Zeltlager, in denen zigtausende von Flüchtlingen zum Teil seit vielen Monaten oder noch länger ausharren. Ich glaube, dass wir als EU da definitiv mehr tun können und würde mir wünschen, dass wir da tatsächlich auf EU-Ebene so ein bisschen was bewegen. Aber auch in Deutschland haben wir nach wie vor die Situation, dass wir durchaus noch ein paar Leute mehr aufnehmen können und wahrscheinlich auch aufnehmen müssen, wenn wir das Thema demografischer Wandel in die Diskussion mit einbringen. Also da liegt sicherlich einiges im Argen. Was mir im Augenblick auch zutiefst unangenehm auffällt, ist, dass relativ viele Mitglieder der Union in Diskussionsbeiträgen doch ziemlich weit rechts eingenordetes Wertesystem haben. Also wenn sich unser Innenminister in Bayern hinstellt und sagt, wenn man die heutigen Flüchtlinge mit den Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, dann sei das eine Beleidigung der Vertriebenen. Mit Verlaub, wenn man so etwas sagt, hat man Arsch offen. Und da würde ich mir wünschen, dass tatsächlich auch ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich auch alle gefordert sind, unseren Teil dazu beizutragen. Ja, denn jetzt habe ich es wieder nicht gesehen, weil ich ins Bett geguckt habe. Bauer Juck oder PR? Ja, ich habe das Gefühl, in deinem Pad, in deiner Version sind Dinge auch verschwunden, die hätten schon längst drankommen müssen. Deswegen gehe ich einfach mal von der Vision aus und sage Sachen, die dastehen. Unter anderem geht es jetzt zu der Open Mind. Warum geben die UPs für die Open Mind die BGS, also unsere BGS, als ladungsfähige Adresse an? Sind sie Untermieter? Gibt es einen Mietvertrag? Und wenn es einen Mietvertrag gibt, wird auch angemessen die Miete gezahlt? Okay, soweit ich weiß, gibt es keinen Mietvertrag. Zumindest habe ich bislang keinen gesehen und es war auch nie irgendwo die Rede davon. Miete bezahlen sie definitiv auch nicht. Wenn sie tatsächlich die BGS als ladungsfähige Adresse angeben, dann müsste man das vielleicht sich mal genauer anschauen, ob das so ohne weiteres statthaft ist. Aber möglicherweise gibt es dafür auch irgendwo einen Beschluss von einem früheren Bundesvorstand, der da eine Vereinbarung vorsieht, die das möglich macht. Das weiß ich nicht. Aber da könnte man tatsächlich mal bei uns nachgucken. Also die geben Sie definitiv an. Ich kann den Link auch sofort eben raussuchen. Habe ich auch mal fett reingepostet, aber irgendwie ist da ein falscher Link. Warte mal ganz kurz. Weißt du was dazu? Ja, die UPs sind tatsächlich Untermieter, also Untermieter ohne Miete zu zahlen in der Bundesgeschäftsstelle, haben dort auch einen Schrank rumstehen, der steht im Moment noch im Berliner Teil, das hat Harry neulich mal angesprochen, dass er den gerne auch raushaben möchte. Da müsste man mal irgendeine Lösung finden, aber dafür bin ich nicht mehr zuständig. Verdammt, schade eigentlich. Aber okay, danke für den Hinweis, Bauer Jupp. Dann nehme ich das mal mit und kümmere mich darum, dass da eine Klärung herbeigeführt wird. Okay, ich weiß, dass ich einen Antrag schreiben muss. Nochmal bitte? Nix. Okay. Gut, ansonsten kurz von mir. Es kann gut sein, dass jetzt halt irgendwelche Fragen weg sind. Es kann auch gut sein, dass ich jetzt in der Reihenfolge ein paar Sachen außerdem vorgezogen habe und so weiter. Ich habe allerdings weder Lust, mich durch einen zweistündigen Edit-War durchzuwühlen, um alle Fragen mitzunehmen, noch habe ich Lust, mir das jetzt permanent geben zu müssen und mir dann in lichten Momenten meine Fragen raussuchen zu können. Dementsprechend musste ich jetzt mit irgendeinem Pad arbeiten, dass da ein paar Leute jetzt leider das Nachsehen haben. Ja, bedankt euch bei der Trollolo-Fraktion dafür. Ansonsten, wenn ich das Pad jetzt auf Read Only setze, kann man machen, dann verpasse ich unter Umständen wieder von, dann arbeite ich lieber über die Chronik und es kann dann auch niemand mehr was reinschreiben. So, Stimmbürger am Saalmikro. Jo, hallo. Seko, dein Antrag zur Senfsteuer, den unterstütze ich natürlich. Wo kann ich mich da eintragen oder hast du dazu einen Link? Nein, ich habe bislang noch kein Pad und es gibt auch noch keine Wiki-Seite. Aber wenn du es machen willst, eine Wiki-Seite anlegen und Zustimmung für eine Senfsteuer sammeln, halte ich für eine witzige Idee. Ich trage mich mit ein. Ich bin auch dabei. Jo, dann etwas ernster. Es gibt ja sehr viele Brandanschläge in der ganzen Republik. Wenn man das Thema NSU, Untersuchungsausschuss, Christos ist jetzt nicht da, so durchgeht, kann man eigentlich da davon ausgehen, dass irgendwelche Leute von irgendeinem Amt oder sonstigen Organisationen eventuell dort irgendwie die Finger drin haben? Boah, das ist natürlich schon eine nicht ganz einfache Frage. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendwelche Verfassungsschutzbehörden in Deutschland tatsächlich Unterkünfte anzünden. Aber wenn man sich die Ermittlungen zur NSU so anschaut, ist es nicht ganz ausgeschlossen. Jo. Also ja, ist nicht ausgeschlossen. Jo, und dann noch eine dritte Frage. Es haben ja, wie soll ich sagen, heute jetzt schon wieder 50 Minuten diskutiert. Die ganze Woche wurde auch diskutiert, debattiert und so weiter. Und auch in den Medien zum Thema Flüchtlinge. Warum ist es eigentlich in den Medien, auch bei den Piraten und sonstigen Organisationen, Gruppen eigentlich so schwer, nicht über das, also nur die Symptomdebatte Flüchtlinge zu debattieren und nicht diese Fluchtursachen anzusprechen? Ob es jetzt ein Ressourcenkrieg ist, Rüstungsexport, Landgrabbing, Rammstein, wird denn das, ja, wie soll ich sagen, von den Leuten nicht gesehen oder ist es jetzt hip, eine Agenda Surfing zu machen und kein Agenda Setting? Ihr könnt auch googeln, Freihandelsabkommen der EU mit Afrika, nennt sich EPA. Also unser Wirtschaftsleben, wie wir leben, jeder hat seinen Laptop, Ressourcen und so weiter, ist doch Verursacher dieses Ganzen, ob Rüstung oder egal welche Firmen, Politik, Organisationen direkt oder indirekt auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern unterwegs sind. Also warum ist das Problem so schwierig, die Fluchtursachen anzusprechen, klar, und vielleicht ein, zwei Ursachen mit Vorschlägen zu benennen, wie man die abstellen kann, weil sonst dreht man sich doch eigentlich ständig nur im Kreis. Ja, das Problem ist tatsächlich so, dass die Ursachen halt sehr, sehr vielschichtig sind und nicht. Seko, du bist weg. Echt? Hallo? Ja, jetzt wieder da. Okay, ich versuch's nochmal. Also, ich gebe dir recht, es ist tatsächlich ein Problem, dass die Ursachen für die Flüchtlingskatastrophe, die wir im Augenblick haben, sehr, sehr vielschichtig sind. Und es ist tatsächlich ein Problem, dass es eben nicht möglich ist, damit, wie soll ich sagen, mit einem kleinen Maßnahmenpapier oder mit einem kurzen Maßnahmenkatalog zu sagen, und danach wird alles gut. Das fängt bei den Rüstungsexporten an, das geht über die Ausbeutung der Rohstoffe in entsprechenden Ländern weiter, das geht mit der Unterstützung von Regimen, die da entsprechende Freundschaftsdienste leisten, weiter. Also da sind so viele Probleme, die zu lösen wären, die kriegst du gar nicht in irgendeinem Statement untergebracht. Was man im Augenblick aber eben tatsächlich machen kann, ist den Leuten, die da auf der Flucht sind, zu helfen. Und ich glaube, das ist auch kurzfristig die Maßnahme, die wirklich zählt. Alles andere ist dann im zweiten Schritt zu tun und da zählt dann definitiv, oder da gehört dann definitiv mehr dazu. Gut, jetzt haben wir erstmal den Grumpy am Mikro. Ganz kurz nur, ich möchte Sekor da unterstützen, genau in seiner Ansage. Und obendrein wäre halt aus meiner persönlichen bescheidenen Meinung der Bereich der Kampfdrohnen oder der Drohnen überhaupt. Das heißt also, schussfähigen Drohnen innerhalb der Bundespartei weiterhin zu diskutieren. nicht damit aufzuhören, weil die Technisierung geht ja weiter. Und vielleicht finden wir da ja dann irgendwann einen Konsensbeschluss, dass wir sagen können, dass sozusagen Drohnenmorde per se, ja, zu ächten sind. Nur als Vorschlag. Dafür. Aber ja, klingt nach einem guten Vorschlag. Lass uns das mal versuchen, in die Richtung zu bewegen. Ja, und der Steffen Ochsenfurt wieder. Ja, zwei Deppen, ein Gedanke möchte ich gerade eigentlich sagen. Das mit den Drohnenmorden ist für mich eben der... Also ich bin da gleich auch intuitiv dahin gekommen mit dieser, ich nenne mal den Marsch, den Protestmarsch auf Rammstein, dass man das hier da verbindet und das ist das, was hier diese ja gewisse wie? Eine Frage. Ja, okay, kannst du stellen. Also ich möchte es eben nur befürworten, dass man sich da nochmal überlegt, die Position der Piratenpartei zu dieser Protestbewegung da. Das ist aus meiner Sicht die logische Konsequenz, dass man hier Rammstein in Frage stellt, aber ganz gehörig. Und auch politisch eben durch den Bundesvorstand, dass das hier in die Richtung richtig kritisch hier angegangen wird und auch gegenüber Medien da, keine Ahnung, irgendwie eine kritische Position hier eingenommen wird. Und okay, ja. Ich glaube, dass wir gegen Drohnen sind, haben wir mehrfach deutlich gemacht. Ich war hier in der Oberpfalz, wir haben hier zwei Truppenübungsplätze und es gab die Gründung einer Bürgerinitiative gegen Drohnenflüge zwischen diesen Truppenübungsplätzen. Diese Bürgerinitiative habe ich mitgegründet. Wir haben hier mehrere Aktionen gemacht, bei denen es Demonstrationen und Veranstaltungen gegen Drohnen Flüge gab. Wir haben versucht, in den Nachthimmel Fadenkreuze mit Laserbeamern zu erzeugen. Wir haben Luftballonschwärme steigen lassen. Also wir haben hier tatsächlich gezeigt, dass wir Drohnenflüge nicht haben wollen und das, glaube ich, ist auch deutlich geworden. Die Demo bei Rammstein, tut mir leid, das Thema interessiert mich nicht mehr. Da wurde so viel drüber diskutiert, da wurde so viel drüber gestritten. Ist mir egal, soll hingehen und machen, wer will. Bitte nicht mit mir. Ja, Drifter, du hast noch was? Oder war das nur kurz? Bei mir ist es 57, davon abgesehen, Drifter war gerade vorher noch kurz am Mikro, da wollte ich gerade nochmal nachfragen, bevor ich ihn dann aus Versehen hinten runterfallen lasse. Drifter? 3, 2, ja? Ja, ich wollte mal fragen, dass Herr Ochsenfurt eine Frage stellt. Ich wollte keinen, danke. Ach so. Ja gut, jetzt haben wir 57. Also in meiner Pet-Version, traurig, dass ich das sagen muss, wie gesagt, hätte ich noch zwei kleine kurze Fragen. Die, glaube ich, können wir jetzt nur kurz stellen und dann ist es 22 Uhr sowieso. Ja, dann schießt los. Guti, ansonsten, ich würde dann jetzt nach der Vorlesen der Fragen die Rednerliste schließen. Das heißt, wer während dem Vorlesen noch ans Mikro geht, den würde ich noch dran nehmen. Ansonsten wären hier die beiden kurzen Fragen. Stand Google News Portal und Stand Spendenkampagne. Also zum Google News gibt es nichts Neues. Zumindest ist nichts bei mir angekommen. Zur Spendenkampagne hatte ich in der Bufo-Sprechstunde am Donnerstag schon die Nachfrage, aber auch nochmal die Antwort dazu. Ich treffe mich demnächst mit ein paar Leuten, die das tatsächlich als Kampagne auf die Beine stellen wollen. Das klingt insgesamt nach einer guten Idee und ich werde die Frage, wenn sie hier wiedergestellt wird, beim nächsten Mal vielleicht schon etwas ausführlicher beantworten können. Das Treffen findet am Samstag statt. Gut, und Spendenkampagne? Oder war das gerade die Antwort? Ich kriege gerade wieder nur so einen miesen Empfang. Okay, das war die Spendenkampagne. Ich treffe mich mit ein paar Leuten. Wir diskutieren mal darüber, welche Möglichkeiten es gibt, daraus eine Kampagne zu machen. Und wenn die Frage nächste Woche wieder gestellt wird, dann kann ich dazu schon ein bisschen mehr sagen. Gut, dann entschuldige ich mich für meinen miesen Empfang gerade. So, 959. Es ist, die Fragen im Pad sind durch, das Mikro ist leer. Wir sind alle wohl offensichtlich zufrieden, empirisch bewiesen. Dann glaube ich, kann ich mit einer Minute Verfrühung heute die Bundesvorstandssprechstunde beenden. Bitte darum, die Aufzeichnungen einzustellen und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ich muss jetzt zum Klassentreffen. Ja, schönen Abend. Vielen Dank, Joffrey, für die Moderation. Und vielen Dank, dass ihr jeden Montag immer wieder hierher kommt. Ich habe am Samstag oder am Sonntag irgendwo in meiner Timeline gelesen, dass das hier ja sowieso nur die Veranstaltung meiner Fanboys sei und das eh keine Sau interessieren würde. Wir hatten heute knapp 90 Zuhörer. Das Ganze wird nachher noch über die Aufzeichnungen online gestellt. Auch dort wird es regelmäßig noch eine ganze Anzahl von Malen abgehört. Es ist also tatsächlich eine Möglichkeit, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht jede Frage tatsächlich so beantworten kann, wie ich das gerne tun würde, weil da eben Persönlichkeitsrechte oder Datenschutzgründe dagegen sprechen. Insgesamt ist es aber, glaube ich, trotzdem eine gute Möglichkeit, sich mit uns zu unterhalten, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen und Dinge zu klären. Ich freue mich, dass ihr das nach wie vor annehmt, dass ihr da nach wie vor dabei seid. Und an der Stelle vielen, vielen Dank und ich würde sagen, wir hören uns spätestens nächsten Montag. Ciao. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich sage auch danke. Tschüss. Good night. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.